Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Besser Leben Radiomagazins. Ich bin Peter Busfeld und ich übergebe heute recht schnell an Walter Schütz und Andreas Exner. Walter Schütz, er ist Moderator beim freien Radio Agora, das in Klagenfurt, also in Österreich, sendet. Nicht nur in Österreich, sondern weltweit kann man sich einklicken in den Radio Agora Livestream auf www.agora.at. Noch einmal www.agora.at. Dort bei Radio Agora in Klagenfurt, da hat Walter Schütz im April diesen Jahres Andreas Exner, seines Zeichens Redakteur des Wiener wertkritischen Magazins Streifzüge, ins Aufnahmestudio eingeladen. Es wurde eine Sendung produziert und im Gespräch mit Walter Schütz hat sich Andreas Exner daran gemacht, diverse Mythen rund ums Geld zu demontieren und Ausschau zu halten nach Alternativen jenseits der Geldökonomie. Nachlesen lässt sich einiges von diesen Gedankensträngen in Andreas Exners Aufsatz Mythos Geld, ein Diskussionsanstoß in 5 Akten. Im Internet zugänglich ist dieser Mythos Geld Aufsatz auf der Streifzüge Homepage www.streifzüge.org. Dabei Streifzüge mit Umlaut, mit UE geschrieben. www.streifzüge.org. Hören wir nun also eine leicht gekürzte Aufzeichnung des Studiogesprächs, das Radio Agora-Moderator Walter Schütz mit Andreas Exner in Klagenfurt geführt hat. Thema der ersten Wortstrecke ist der verbreitete Glaube, bei Geld, da handelt es sich doch lediglich um eine Art vollkommen neutrales Werkzeug, einsetzbar zu ganz unterschiedlichen Zwecken. Zur heutigen Sendung begrüßt Sie Walter Schütz. Es geht heute um ein Thema, das beinahe total selbstverständlich ist, nämlich das liebe Geld. Geld ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft und über das möchten wir uns heute unterhalten. Wenn ich sage wir, dann haben wir heute als Studiogast den Andreas Exner. Ja, hallo. Andreas Exner, könntest du dich kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich war lange Zeit bei ATTAC aktiv. Das ist ein globalisierungskritisches Netzwerk. In letzter Zeit befasse ich mich hauptsächlich mit dem Thema Grundeinkommen, da geht es schon einmal ums Geld. Aber ich habe immer wieder auch bei Diskussionen mitgemacht oder mir Gedanken gemacht über die Frage, warum gibt es Geld eigentlich, muss es Geld geben, was wäre, wenn es Geld nicht gäbe. Und ja, das ist auch so ein Thema, das mich sehr interessiert. Damit sind wir ja praktisch schon mitten im Thema. Wenn man über Geld spricht, wird manche sagen, naja, schön wäre schon eine Welt ohne Geld, aber es geht halt nicht. Da hast du einen Artikel verfasst, der nennt sich 5 Mythen ums Geld. Um was geht's da genau? Naja, die Leute, die der Meinung sind, dass eine Welt ohne Geld eigentlich was Schönes sein könnte oder überhaupt mal den Gedanken fassen, ja, dass das Geld eben nicht selbstverständlich ist wie die Luft zum Atmen oder das Sonnenlicht. Also die hinterfragen eigentlich schon sehr viele Selbstverständlichkeiten unseres Alltags. Der Artikel, auf den du Bezug nimmst, das war Teil einer Diskussion, die hat sich entsponnen in einer Zeitschrift, da geht es um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Na, und da hat jemand in einem Leserbrief die Frage gestellt, ja, warum gibt's Geld eigentlich? Manchmal setzt er sich hin und denkt noch und fragt sich, ja, warum ist das wohl so? Und der Herausgeber der Zeitschrift hat ihm dann geantwortet und hat gemeint, für mich überraschend, ja, eine Welt ohne Geld, das könnte er sich eigentlich auch als etwas Schönes vorstellen, aber wenn er sich's dann doch genauer überlegt, dann hat er so seine Zweifel, dass wir ohne Geld auskommen können. Na, und da habe ich eingehakt. Ja, da wird es den Hörerinnen und Hörern vermutlich ähnlich gehen wie mir. Also ich schließe mich dort an, eine Welt ohne Geld wäre schön, aber geht denn das? Ich denke mir, man könnte ja sagen, Geld ist einfach etwas Neutrales, ein neutrales Tauschmittel. Und was ist denn eigentlich das Problem? Ja, vorausschicken muss ich, dass ich mir das so genau natürlich auch nicht vorstellen kann, wie eine Welt ohne Geld funktionieren könnte. Ich denke mir nur, für mich ist einigermaßen klar, dass diese Welt nur mit Geld funktioniert und sie funktioniert keineswegs zum Besten aller Menschen. Im Gegenteil, also da kommen sehr viele Menschen unter die Räder im wahrsten Sinne des Wortes und auch die Natur. Also da gibt es einige Kritikpunkte, die man am Geld aufziehen kann. Und da hat eigentlich mein Gedankengang eingesetzt. Ja, viele Leute sagen tatsächlich, ja, das Geld ist ja einfach nur ein neutrales Werkzeug, ein neutrales Medium, ein Mittel zum Zweck. So ähnlich wie ein Hammer an sich, ja, weder was Gutes noch was Schlechtes ist. Wenn ich einen anderen Menschen damit bedrohe, dann ist das was Schlechtes. Wenn ich einen Nagel einschlage, um ein Bild aufzuhängen, dann ist das ja was Gutes, hängt eben von mir ab, wozu ich das einsetze. Also wenn ich Geld spende einer Hilfsorganisation, wäre das doch was Gutes. Oder wenn ich meinen Lebensunterhalt damit verdiene, wenn Menschen nur darauf aus sind, Geld zu vermehren, anzuhäufen und sozusagen ohne Rücksicht auf Mensch und Natur diesen Zweck verfolgen, dann ist das halt was Schlechtes. Also ich denke mir, Geld als solches hat schon eine gewisse Botschaft, weil wir ja uns nicht als Menschen anerkennen, wenn wir uns so gegenübertreten, wenn wir uns begegnen, sondern letzten Endes nur als Zahlende anerkennen. Das heißt, wenn man es hart formuliert, eigentlich zählt für uns nicht der Mensch, sondern nur die Geldbörse. Also da sieht man schon, dass das Geld eigentlich dadurch, dass es so eine wichtige Bedeutung hat, eigentlich schon eine Botschaft beinhaltet. Im Prinzip sagt das Geld, ohne mich bist du nichts. Und hast du mich, dann kannst du eigentlich alles sein, weil das Geld, wie wir wissen, alles kauft eigentlich schon, ja, also von der buchstäblich käuflichen Liebe bis zu den Gütern des täglichen Gebrauchs und sonst noch alles Mögliche. Also da steckt sehr viel an Botschaft eigentlich schon drinnen im Geld. Alles oder nichts Botschaft eigentlich. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, es begegnen sich nicht, also oder die Verbindung besteht nicht zwischen Mensch und Mensch, sondern zwischen Mensch, Geld, Mensch. Ja, wenn man sich das so bildlich vorstellt, ist das Geld etwas, was sich zwischen die Menschen schiebt und die Menschen dann wieder verbindet, aber primär fühlen wir uns oder begegnen wir uns so, als wären wir voneinander getrennt. Das hätten eigentlich nichts miteinander zu tun. Und nur wenn das Geld wir in der Tasche führen, dann plötzlich haben wir eben diesen seltsamen Gegenstand oder was auch immer das dann genau ist, der uns eigentlich dann zusammenführt. Also mit diesem Geld, dieses Zusammenführen bezieht sich ja dann immer auch auf Waren, oder? Das Geld natürlich sozusagen dient eben dazu, Kauf und Verkauf zu bewerkstelligen. Das sind eben diese Handlungen, die wir ja alle kennen, tagtäglich vollziehen, wo wir das bekommen, was wir zum Leben benötigen. Aber so kommt es eigentlich zu dieser Absurdität, wenn man es genauer anschaut, dass etwas, was uns eigentlich überhaupt nichts bringt, also Geld können wir nicht essen, wie wir wissen, eigentlich zum ersten Lebensmittel in dieser Gesellschaft wird. Also ohne Geld ist man gar nichts und jemand, der kein Geld hat, muss es entweder stehlen, muss auf Almosen vertrauen oder soziale Transferleistungen in Anspruch nehmen oder halt verdienen, wie man das so sagt. Und man arbeiten sozusagen. Man muss sich sein Leben und sein Geld verdienen. Ja. Und arbeiten, ja. Ich denke mir, das ist jetzt natürlich irgendwie so selbstverständlich auf der einen Seite, aber natürlich, wie du es zu Recht sagst, ist es irgendwie etwas, was ja gar nicht, in Wirklichkeit auf der anderen Seite nicht selbstverständlich ist. Man sieht ja sozusagen am klarsten, was das Geld mit uns anrichtet, wenn man es eben nicht hat. Mhm, genau, das stimmt. Erst wenn das scheinbar Selbstverständliche wegfällt, dann wird uns deutlich, dass das eben überhaupt nicht selbstverständlich ist und eben vieles auch kaschiert, was wir so tagtäglich machen, ohne nachzudenken. Ja, gut, ich denke mir, das ist einmal so der erste große Mythos, den wir jetzt behandelt haben. Das Geld eben wäre neutral, aber es ist eben nicht. Sondern es ist halt so eine, hat eine ganz besondere Medium, Bedeutung. Geld hat auch schon eine Botschaft. Das Medium ist die Botschaft. Gut, spielen wir Musik und dann machen wir weiter. Money talks. It'll tell you a story. Money talks. Says strange things. Money talks very loudly. You'd be surprised, a friend you can buy with small change. They say it's a root of all evil. They say gold is a king. Money talks. You better believe it. All that gold don't mean a thing. Money talks. rich people. Hear those pockets jingle. Money talks. Tiptoe up behind you. Steal what they came. Off the cuff or on the slide. Money talks. Money talks. In unserer Sendung geht es heute ums Geld. Dazu ist als Gast Andreas Exner im Studio. Andreas, deine erste große These ist, dass Geld eben kein neutrales Mittel ist, sondern dass Geld eben schon eine Botschaft an sich vermittelt. Damit bin ich auch schon bei der zweiten Frage eigentlich zum Geld. Man könnte ja jetzt sagen, naja, das Geld an sich ist ja gut, aber der Mensch ist schlecht. Eben sozusagen es, ja, also der Geiz ist es. Ja, das ist die Gier oder der Geiz, eigentlich das Übel begründen, das mit dem Geld offensichtlich auch einhergeht. Es ist halt die Frage, inwieweit eben diese Botschaft des Geldes unser Handeln prägt, uns gewisse Zwänge auferlegt und inwieweit wir vielleicht doch frei sind, eben das Geld für Zwecke zu gebrauchen, die uns eben als gut, als ethisch vertretbar erscheinen. Ich denke mal, dass das Geld nicht nur schon als solches eine eigentlich destruktive Botschaft mit sich bringt, eigentlich zeigt, wie wenig wir miteinander verbunden sind und wir deshalb eben dieses Ding, diesen Gegenstand brauchen, um überhaupt einmal in Kontakt, in Kommunikation zu kommen, um eben Stoffe, Güter auszutauschen und so weiter. Das Geld hat eben auch diese Folge, Gier eigentlich strukturell hervorzurufen. Das Geld ist ja für nichts gut. Also wenn wir eine Speisekarte, also das ist mal ja provokant gesagt, wenn wir uns eine Speisekarte ansehen, dann bestellen wir nicht das, was üblicherweise auf der rechten Seite steht, die unterschiedlichen Eurobeträge, sondern wir wollen natürlich das, was links davon steht, das Schnitzel, das Bier und so weiter und so fort. Da sehen wir auch schon einen wichtigen Unterschied zwischen dem konkreten Reichtum, den die Welt uns bietet, den wir selber herstellen, eben das Schnitzel, das Bier, die Frankfurter Würstel und so weiter, und diesem rein abstrakten Reichtum, den das Geld darstellt und wo es dann nur mehr quantitative Unterschiede gibt. Um jetzt mal von der Speisekarte ein bisschen weiterzugehen, liegt es dann eigentlich ziemlich nahe, dass dem Geld so ein Zwang zur ständigen Vermehrung inhärent ist. Und das erscheint uns dann oft als Ausdruck von Gier. Es kann natürlich sein, dass jemand sozusagen einen Charakter hat, den wir dann als gierig beschreiben würden und deshalb diesen Zwang oder diesen Drang zur Geldvermehrung nachgeht und das ihn subjektiv befriedigt. Aber im Geld selbst liegt eigentlich auch schon dieser Drang nach Vermehrung drinnen. Geld sättigt nicht und deswegen ist der Hunger nach Geld unersättlich. Also so könnte man das auf den Punkt bringen. Das klingt jetzt wieder irgendwie absurd. Geld sättigt nicht. Ja, wenn man vergleicht zum Beispiel mit dem konkreten Hunger nach einem Schnitzel oder nach irgendwas zu essen, dann kann dieses Bedürfnis befriedigt werden, zum Beispiel durch das Schnitzel. Wenn ich das gegessen habe, dann bin ich satt. Dann hört das Bedürfnis auf und kommt nach einiger Zeit wieder und dann kann es wieder befriedigen. Also das ist etwas Ähnliches. Das hat immer eine Grenze eigentlich. Also das Bedürfnis kommt zwar immer wieder, aber es wird befriedigt. So eine Wellenbewegung. Genau, so eine Wellenbewegung. Während beim Geld, also sozusagen dieser Hunger nach Geld unter Anführungszeichen, also das meinen wir ja, wenn wir von Gier, Geldgier sprechen, also der ist prinzipiell unersättlich. Da gibt es keine Grenze. Man kann sich das auch anschaulich vor Augen führen. Wir wissen ja alle mehr oder weniger, wie so Betriebe in unserer Gesellschaft funktionieren, wie was halt Unternehmen tun, welcher Logik sie folgen, das wissen wir alle mehr oder weniger. Und da sehen wir auch, dass der Hunger nach Geld maßlos ist. Das meint, wir können eigentlich keine vernünftige Grenze für den Gewinn, den Geldgewinn angeben. Warum soll ein Geldgewinn von 10% besser sein als von 10,5%? Weil jeder wird sagen, 10,5% ist doch besser. Ja. Und keiner wird eine objektive Grenze angeben können für den Geldgewinn. Je mehr, umso besser. Andererseits ist dieser Hunger nach Geld, der Trieb der Geldvermehrung auch rastlos. Wir alle wissen, ein Unternehmen geht nicht her und sagt, heuer mache ich Gewinn und dann lasse ich das Gewinnstreben für 3 Jahre ruhen und dann mache ich wieder mal einen Gewinn, sondern im Gegenteil, das Streben nach Geld ist eben rastlos. Und ein weiteres Merkmal dieses Geldhungers ist, das Streben nach Geld, nach Geldvermehrung ist endlos. Also wenn ich ein Vermögen von 1 Million Euro mein eigen nenne, dann ist 1 Million Euro und 2 Cent sicherlich noch besser. Und so geht es immer weiter. 1.000 Euro ist besser als 100 Euro, 10.000 ist besser als 1.000. Also die Geldvermehrung... Unendlich ist es man kann ja nicht sagen Gier nach Geld, aber dieser Drang nach mehr Geld im System. Der ist einfach im System verankert, weil jedes konkrete Bedürfnis nach Schlaf, Durst zu löschen, was zu essen zu haben, sich zu kleiden, also das sind im Prinzip Bedürfnisse, die eine innere Grenze zeigen, im Prinzip. Während das beim Geld prinzipiell nicht denkbar ist. Also wenn ich sozusagen das Geld als Produktionszweck einmal habe, und das habe ich in einer Geldgesellschaft, weil Geld ist eben der allgemeine Reichtum, den wir produzieren. Geld kauft alles, Geld regiert die Welt aus diesem Grund. Also wenn Geld einmal zum Produktionszweck geworden ist, dann ist da einfach keine Wachstumsgrenze absehbar. Ja. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, muss man das ja betonen, diese Gier nach mehr Geld, das ist keine subjektive Erscheinung, wo sozusagen der Einzelne der Böse ist, sondern das ist sozusagen das System an sich, das kennt eines. Man könnte es prägnant auf den Punkt bringen, also das Streben nach Geldvermehrung liegt nicht in der Natur des Menschen, sondern quasi in der Natur des Geldes. In der Natur des Geldes. Aber es gibt natürlich schon Nischen, wo sich Unternehmen oder wie soll man sagen, Ich-AGs oder was eine Zeit lang herausnehmen können aus diesem unendlichen Gier nach Geld. Aber wie gesagt, das sind wahrscheinlich diese, nur Nischen. Diese Spielräume gibt es natürlich schon. Ja. Und es ist ja auch nicht gesagt, dass jeder Unternehmer von dieser Gier getrieben wird. Es gibt natürlich Menschen, die halt von Gier getrieben sind. Aber der wesentliche Punkt ist eben, dass selbst wenn wir alle ethisch korrekt handeln wollten und die Befähigung und die Neigung dazu haben, viele haben sie ja, dass das Geld es uns sehr schwer macht, eigentlich diese ethisch korrekte Lebensführung zu verwirklichen. Und spätestens denke ich mir, wenn die Konkurrenz das dann macht, dann... Das ist der nächste Punkt. Also Geld führt zu einem Wachstumsdrang, zum Drang der Selbstvermehrung. Es gibt aber eben auch einen Zwang. Und das ist eben der wichtige Punkt, wo es dann einfach, also eigentlich egal ist, ob ich selber gierig bin oder nicht. Wir stehen einfach als Unternehmer, viele von uns, von den Hörerinnen und Hörern sind sicherlich auch unternehmerisch tätig, stehen wir auch in Konkurrenz zueinander. Und das hat eben die verheerende Folge, dass wir der Geldvermehrung einfach Folge leisten müssen. Bevor wir jetzt über diesen Wachstumszwang noch genauer reden, wenn wir mal Musik wieder spielen. Mein Herz ist voller Liebe, denn Susi lieb ich sehr. Mein Herz ist voll, doch leider sind die Taschen leer. Ich hab so Angst, die Susi nimmt sich einen anderen Boy. Einen, der das eine hat, was ich nicht hab. Geld wie Heu. Mein Herz ist voller Sorge, denn sie ist wunderschön. Ich denk, das könnte einmal auch ein anderer sehen. Ich hab so Angst, die Susi ist mal einem anderen treu. Einem, der das eine hat, was ich nicht hab. Geld wie Heu. Wenn ich reich wär, reich wie ein Scheich wär, Perlen, Gold und Edelsteine schenkte ich ihr. Doch bis heute gab ich Susi einen einzigen Kuss vor ihrer Tür. Mehr hat sie nicht von mir. Mein Herz ist voller Liebe, denn Susi lieb ich sehr. Ab heute aber lieb ich Susi noch viel mehr. Denn heute weiß ich, sie sagt jedem anderen glatt Bye-bye, wenn er auch das eine hat, was ich nicht hab. Geld wie Heu, Geld wie Heu. Wenn ich reich wär, reich wie ein Scheich wär, Perlen, Gold und Edelsteine schenkte ich ihr. Doch bis heute gab ich Susi einen einzigen Kuss vor ihre Tür. Mehr hat sie nicht von mir. Mein Herz ist voller Liebe, denn Susi lieb ich sehr. Ab heute aber lieb ich Susi noch viel mehr. Denn heute weiß ich, sie sagt jedem anderen glatt Bye-bye, wenn er auch das eine hat, was ich nicht hab. Geld wie Heu, Geld wie Heu, Geld wie Heu. Thema Geld. Und der Andreas Exner, der heute unser Studiogast ist, hat sozusagen im ersten Teil der Sendung gesagt, dass eben Geld im Gegensatz zu den Mythen, die da verbreitet werden, überhaupt kein neutrales Medium ist, sondern dass es sozusagen das Medium selbst, das Medium Geld, schon eine Botschaft vermittelt und dass diese Botschaft eben aber nicht jetzt, wie es oft falsch interpretiert wird, der Gier des Einzelnen geschuldet ist. Geld macht natürlich auch bis zu einem gewissen Sinn, kann es gierig machen, aber dem Geld liegt einfach ein Wachstumsdrang an sich, oder in der Natur der Sache, kann man sagen. Naja, und da gibt es natürlich auch die Konkurrenz, die einen dazu zwingt, mehr. Ja, und das dritte große Problem ist die Reichtumsschere, die sich dann öffnet. weil jemand, der über Kapital verfügt, also Geld, das er eben zur Selbstvermehrung einsetzt, der wird Geld akkumulieren, Reichtum akkumulieren, während alle Leute, die Löhne und Gehälter beziehen, das ja für den Konsum verausgaben. Sie können mit einem Fuß in die Welt des Geldkapitals steigen, indem sie es dann der Bank überreichen sozusagen und die investiert es dann. Aber im Prinzip ist damit eine sich ständig öffnende Reichtumsschere gegeben. Also die Leute, die über das Kapital verfügen, vermehren das ständig, während diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen und eben Lohn beziehen, über dieses Stadium nie hinaus gelangen. Also die Gewerkschaft kann durch Lohnkämpfe eben Lohnerhöhungen durchsetzen, aber das führt nicht dazu, dass sich der Lohn quasi selbst vermehrt, wie ja. Das Kapital das tut. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass das Geld quasi unendlich, das Medium Geld eigentlich im Prinzip unendlich wachsen kann, theoretisch zumindest. Ja, aber theoretisch. Das ist ja. Da spielt natürlich die konkrete Welt, wie wir sie eben sinnlich erfahren können, mit unseren Sinnen erfahren können, ganz kräftig herein. Die Natur beispielsweise kennt natürlich Wachstumsgrenzen und deswegen ist das Wachstum, das das Geld erzwingt und antreibt, ein großes ökologisches Problem. Also da prallen quasi zwei verschiedene Logiken. Wenn zwei verschiedene Logiken aufeinander. Genau. Prallen da aufeinander. Die Welt, wie wir sie kennen, ist endlich. Unsere Bedürfnisse sind ebenfalls endlich, also unsere konkreten Bedürfnisse. Ja, ja. Aber dieses Bedürfnis nach Geld, der Wachstumszwang, den das Geld impliziert, also der ist eben endlos. Und da prallen dann tatsächlich zwei Logiken aufeinander. Wenn Rohstoffe sich erschöpfen, wenn das Erdöl einmal aus sein wird, und das wird früher oder später sicherlich der Fall sein, und es wird auch nicht so leicht ersetzt werden können, dann merkt man oder wird man merken ganz beinhart, dass eben die Logik des Geldes, diese endlose Wachstumslogik, letzten Endes an natürliche Grenzen auch stößt. Und wir merken natürlich schon jetzt durch die Überlastung der Abfallsenken, der Atmosphäre beispielsweise, die unsere Emissionen sozusagen nicht mehr aufnehmen kann, ohne sich zustandsmäßig zu verändern, dass diese Wachstumsgrenzen jetzt schon eine große Rolle spielen. Das ist schon, ich denke mir, den meisten Menschen einfach klar, dass sozusagen diese Geldlogik mit ihrer Unendlichkeit und auf der anderen Seite eben die konkrete Welt mit ihrer Endlichkeit, dass das irgendwie nicht zusammengeht. Trotzdem wird man in so einer Lage dann, denke ich mal, das verdränge ich, weil eigentlich, man kann sich eine Welt ohne Geld eben nicht vorstellen, weil dann gäbe es ja zum Beispiel keine Arbeitsteilung. Und das ist einer der Punkte, denke ich mir, ja, was sagst du, wenn das jemand behauptet? Das ist die Frage. Ich hätte es eben, diese Behauptung, unter die Geldmythen gezählt. Das Argument läuft ja so, dass man auch sagt, die moderne Welt hat so viel Reichtum geschaffen und der beruht eben auf komplexer, differenzierter Arbeitsteilung und für diese Arbeitsteilung benötigen wir eben Geld. Und wenn wir uns so die Geschichte anschauen oder auch ein bisschen in die Nischen und Randbereiche unserer Gesellschaft blicken, jetzt durchaus in weltweiter Dimension, dann sehen wir halt, dass es durchaus Beispiele gibt, wo Menschen kooperieren, gemeinsam Arbeit aufteilen, Wohlstand schaffen, ohne auf Geld zurückzugreifen, auf Geld angewiesen zu sein. Und da können wir eigentlich bei uns ganz konkret buchstäblich privat beginnen. Wir brauchen uns nur die Familie anschauen. Also das ist ein zwar sehr kleiner, aber doch Zusammenhang von Menschen, die Arbeit in kleinem, aber doch in gewissem Maßstab aufteilen, ohne da jetzt irgendwie zu tauschen, in Geld zu rechnen und so weiter. Wir können einen Schritt weitergehen. Einige von uns werden in Wohngemeinschaften gelebt haben, das sind ähnliche Zusammenhänge, oder einige von uns kennen noch Dorfgemeinschaften, die ebenfalls auf der Basis funktionieren, arbeiten, aufteilen. Früher natürlich mit vielen Zwängen, auch mit Herrschaft, mit Hierarchie, mit sehr viel Leiden, aber es zeigt uns einfach, es ist prinzipiell möglich, Arbeit aufzuteilen, auch ohne Geld. Und das beste Beispiel eigentlich für Arbeitsteilung ohne Geld bieten die kapitalistischen Unternehmen selbst, paradoxerweise. Das ist auch etwas, was uns gar nicht mehr auffällt, weil wir so sehr auch fixiert sind in Gedanken auf das Geld. Aber wir brauchen uns doch nur anschauen, wie eine Fabrik oder ein Büro funktioniert. Die meisten von uns werden ja in solchen Zusammenhängen noch tätig sein. Da wird nicht getauscht, da wird nicht verrechnet, sondern da wird kooperiert. Das heißt, man redet sich das aus. Aus dem Grund haben wir dann sehr viele Sitzungen, wenn wir in Büros arbeiten. Oder in Fabriken gibt es dann halt sehr viele Anweisungen, wie was zu geschehen hat. Da spielt wieder das Moment der Herrschaft und der Hierarchie in diesen Unternehmen natürlich eine Rolle. Aber prinzipiell zeigt es einfach, dass Kooperation ohne Geld möglich ist. Und wir alle kennen auch Zusammenhänge, wo Hierarchie dann eine geringere Rolle spielt und wo Leute einfach auch sich das ausreden. Ja, wie du machst das, ich mach das. Und wo Kooperation dann eben ohne Geld funktioniert. Und ich habe das schon angesprochen, es gibt da natürlich Beispiele in der Geschichte, die uns da einiges lehren können. Und zwar hat es da zur Zeit des sogenannten Jesuitenstaats im 17. Jahrhundert in Paraguay. In Südamerika muss man in Südamerika, sagen. Genau, Paraguay ja. In Südamerika. Ein Modell der Organisation des Zusammenlebens gegeben, die sogenannten Reduktionen. Das waren Gemeinschaften von einigen tausend Leuten, die ebenfalls Arbeit aufgeteilt haben, Güter verteilt haben, ohne Geld. Das ist, denke ich mir, auch schon immer ein Argument, wenn man sagt, okay, eine Welt ohne Geld oder Wirtschaften ohne Geld ist möglich. Da sagt man immer, naja, aber nur im kleinen, eben im familiären Rahmen und so weiter. Mhm. Und wenn du sagst, bei diesen Reduktionen in Paraguay. Das waren sehr, sehr viele Menschen, die da Tausende. Kooperiert haben und wo Güter hergestellt worden sind, eben ohne dass das Geld hier eine wesentliche oder überhaupt eine Rolle gespielt hätte und wo auch die Güter dann verteilt worden sind, und ohne dass hier verkauft und gekauft wurde. Wie ist es den Menschen dabei ergangen? Also den Quellen nachzuschließen, war das ein sehr hohes Wohlstandsniveau für die damalige Zeit. Es ist dann aus politischen Gründen seitens der Kirchenführung abgedreht worden. Aber im Vergleich zu der damaligen Zeit war das ein sehr hohes Wohlstandsniveau. Also das zeigt schon mal eine andere Welt. Eine andere Welt ist durchaus möglich und Wohlstand ohne Geld ist nicht nur möglich, sondern vielfach überhaupt erst möglich, wenn das Geld wegbleibt. Ein Beispiel, das ebenfalls veranschaulichen kann, ist die Produktion freier Software. Wir kennen vielleicht Linux oder Wikipedia, diese freie Enzyklopädie im Internet. Freie Software wird so produziert, dass die Leute tatsächlich kooperieren, ohne Dazwischenkunft des Geldes weltweit im Internet. Anderes Beispiel sind die Kibbutzim in Israel. Vor allem in ihrer Blütezeit in den 60er Jahren haben sie eben auch weitgehend ohne Geldverkehr ihr Zusammenleben geregelt. Das waren Communities oder sind nach wie vor Communities, also von Hunderten bis Tausenden Mitgliedern. Ja, und die beweisen einfach handgreiflich, dass Arbeitsteilung ohne Geld möglich ist. Also das sind und Wohlstand ohne Geld. Ja, eigentlich, das sind Sachen, wie soll man sagen, Prozesse oder Experimente, die ja sozusagen jetzt nicht nur quasi vormodern sind, sondern durchaus auch modern. Linus, genau, moderne Technik nutzen, entwickeln. Und auch die das Kibbutz-Experiment ist ja eigentlich was. Die sind auch berühmt geworden für ihre technischen Innovationen. Ja, ja. Jetzt gibt es einen weiteren Mythos ums Geld, der besagt, naja, das Geld ist schon gut oder ist neutral, aber die Zinsen sind schuld. Das ist ein weit verbreiteter Mythos. Ja, das ist sehr weit verbreitet. Der Mythos gründet natürlich auch in der eher alltäglichen Erfahrung, dass man, wenn man als Konsument einen Kredit aufnimmt, da im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich nur drauf zahlt. Man kann sich sozusagen das Gut, das man begehrt, etwas früher leisten, aber letzten Endes kommt einem das teurer zu stehen, als hätte man einfach man halt angespart und sich dann geleistet, wenn man es sich tatsächlich leisten kann. Das spürt man, das ist ärgerlich und wenn wir zum Beispiel ein kleines Unternehmen führen und dann eben auch auf Kredite angewiesen sind, also ein Unternehmen führen, das tatsächlich eher unserer Subsistenz, also unserer Lebenserhaltung dient und wir mit der Kapitalakkumulation nicht so weit vorankommen, wie eben die großen Kapitalien, ja dann sind Zinsen sozusagen etwas primär Belastendes und von daher liegt die Vermutung nahe, dass der Zins also an allem möglichen schuld ist, also nicht nur an meinen persönlichen Misslichkeiten, die damit vielleicht verbunden sind und die Ansicht ist weit verbreitet. Und zwar, dass man sagt, ja, der Zins ist letzten Endes schuld am Wachstumszwang oder dass der Zins schuld sei auch an der Konkurrenz oder dass der Zins auch daran schuld ist, dass eben die Reichtumsschere aufgeht, also dass sich die Ungleichheit zwischen den Menschen vergrößert. Und da würde ich also sehr deutlich widersprechen und einfach sagen oder nochmal darauf hinweisen, dass eigentlich diese ganzen Problematiken, also der Wachstumsdrang und auch der Wachstumsdrang im Geld selber begründet liegt, der Wachstumszwang wiederum durch die Konkurrenz verursacht wird und die Konkurrenz einfach ein Phänomen jeder Marktwirtschaft ist, jeder Gesellschaft, jeder Wirtschaft, die eben durch Geld reguliert wird. Das ist überhaupt nicht zu vermeiden, also das ist völlig egal, ob es dort Zins gibt oder nicht. Und in jeder Marktwirtschaft und jeder Geldgesellschaft gibt es Zins, weil das der Preis des Kapitals ist letzten Endes. Also Geld dient in dieser Gesellschaft einfach primär mal dazu, sich selbst zu vermehren. Ja, und diese Leistung unter Anführungszeichen oder dieses Potenzial hat eben wie alles in dieser Gesellschaft seinen Preis und das ist der Zins. Und auch die Ungleichheit, wie ich schon gesagt habe, also das ist eine notwendige Folge eben einer Gesellschaft, die sich über Geld vermittelt. Aber nichtsdestoweniger, diese Ansicht ist sehr weit verbreitet und hat dann auch so praktische Konsequenzen, in welche Richtung man denn gehen möchte, wenn man sagt, okay, wir wollen eben diesen Wachstumszwang verändern, abschaffen, abmildern. Wir wollen uns nicht der Konkurrenz ausliefern oder diese Konkurrenz weiter praktizieren. Wir wollen was tun gegen Reichtumsunterschiede. Da kommen viele Leute auf die Idee, eben Geld anders gebrauchen zu wollen. Diese Ansicht, die hat auch praktische Konsequenzen. Ja, und da müssen wir einfach dann auch drüber diskutieren. Es gibt ja zum Beispiel die Tauschkreise, die sozusagen ganz stark auf dieser Idee des zinsenlosen Geldes beruhen. Gell? Genau, ja, die Tauschkreise zum Beispiel. Und auch ein verwandtes Konzept, das jetzt so einen Raum gewinnt in der Diskussion oder in der Praxis eben der alternativen Kreise, die sogenannten Regionalwährungen oder Komplementärwährungen. Es ist aber so, soweit ich die Debatte auch verfolge, dass die Tauschkreise große Probleme bekommen haben mittlerweile. Nicht nur hier in Österreich kommt einem das immer wieder zu Ohren, auch in Deutschland habe ich das unlängst gehört als Befund auf einem Kongress. Diese Tauschkreise haben eben verschiedene Probleme und es kommen offenbar auch verschiedene Zweifel bei den Beteiligten auf. Und jetzt versucht man zwar an der Geldidee festzuhalten, aber sozusagen die wieder ein bisschen zu verändern und versucht jetzt mehr so regionale Wirtschaftskreisläufe aufzubauen. Und Schnitt. An dieser Stelle haken wir kurz ein. Wir haben da einige Stichworte gehört. Es ging um den Mythos, die Zinsen seien schuld an den Problemen der Geldwirtschaft und es war die Rede von Tauschkreisen sowie von Tauschgeschäften. Die kapitalistische Krisenrealität, sie bringt es mit sich, dass Tauschkreise oder sogenannte Tauschringe inzwischen vielerorts anzutreffen sind. Oft laufen die entsprechenden Tauschgeschäfte ohne große Erklärungen ab. Jedoch, in der Tauschring-Szenerie finden sich durchaus auch Akteure, die ihre verkürzte Kritik des zinstragenden Kapitals lautstark vortragen und dabei nicht geizen mit antisemitischen Affekten. Antisemitische Affekte hier und Zinskritik dort, zwischen diesen beiden besteht eine mehr als bloß zufällige Verbindung. Die sogenannte Zinskritik, sie spaltet den inneren Zusammenhang der kapitalistischen Produktionsweise auf in eine vorgeblich gute Seite von ehrlicher Arbeit, aufrichtiger Warenproduktion einerseits und in die als böse und schlecht angesehene Seite des als raffend dargestellten zinstragenden Kapitals andererseits. Die kapitalistische Produktionsweise, sie soll nach zinskritischer Auffassung ja keinesfalls überwunden. Nein, sie soll lediglich befreit werden von dieser Seite des Zinskapitals, die als negativ, als fremd und als abstrakt empfunden wird. Und mit dem Fremden, mit dem Abstrakten, damit sind in der europäischen Geschichte gerade beim Stichwort Zinsen traditionell die Juden gemeint. Doch zurück zum Prinzip des Tauschgeschäftes. Das Tauschgeschäft, es hat durchaus ähnliche Funktionen wie das Geld. Das erläutert telefonisch aus Österreich Dr. Konrad Schmidt. Das Tauschgeschäft in diesem Sinn, das Moderne, ja, das hat ähnliche Funktionen wie auch das Geld, nämlich auch eine Wertaufbewahrungsfunktion und eine Verrechnungsfunktion auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ein Marketinginstrument, weil wenn Sie jemandem sagen, kaufen Sie bei mir, und zahlen Sie nicht mit Geld, sondern zahlen Sie es mit einem zusätzlichen Verkauf, den Sie über das System vermittelt bekommen, dann kauft man immer um den eigenen Deckungsbeitrag günstiger ein, wenn man einen Einkauf mit einem zusätzlichen Verkauf bezahlen kann. Dr. Konrad Schmidt, er ist Geschäftsführer und Mitgründer des österreichischen Tauschgeschäfteunternehmens ABC Markets. Seit 21 Jahren schon bietet ABC Markets seine Dienste an. Standort, nationalistische Sprüche gegen, Zitat, China, Indien oder sonst wo, die gibt's dabei offensichtlich als Zugabe obendrein. Wir sind ein Unternehmen, das für kleine und mittlere Unternehmen Dienstleistungen anbietet, die ihnen helfen, im globalen Wettbewerb zu bestehen. Das heißt, es ist uns ein Anliegen, die mittelständische Wirtschaft und auch die kleinen Unternehmen in den Regionen mit den Dienstleistungen zu stärken. Und dann kommen wir eben zu einer unserer Dienstleistungen und das ist eben das Tauschgeschäft. Das hat den großen Vorteil, dass wir dieses Unternehmensnetzwerk, das wir bilden, untereinander die Geschäfte abwickeln und das heißt, dass die Kaufkraft in dem Unternehmensnetzwerk bleibt und jetzt nicht ungefähr nach China oder Indien oder sonst wohin abfließt. Geld abschaffen, das wird nicht gehen. Es ist nur so, dass das Geld eben eine Eigenschaft hat, die für die Menschen oft sehr nachteilig ist, nämlich die Zinsbelastung. Ja, das heißt also, bei uns ist es ja so, dass wenn man im Minus ist auf dem Verrechnungskonto, zahlt man keine Zinsen und auch im Plus bekommt man keine. Und wenn Sie das jetzt ein bisschen theoretisch betrachten, so ist es in der normalen Geldwirtschaft so, wenn Sie Liquidität beschaffen, um die Wirtschaft anzukurbeln und um Arbeitsplätze zu schaffen, werden Sie bestraft, indem Sie Zinsen zahlen müssen. Und wenn Sie der Wirtschaft Liquidität entnehmen, werden Sie belohnt, indem Sie Zinsen bekommen. Und das ist an sich für den Wirtschaftskreislauf nicht gut. Einlassungen in Sachen Zinskritik von Dr. Konrad Schmidt, Geschäftsführer des österreichischen Tauschgeschäfteunternehmens ABC Markets. Wir spielen nun eine Zwischenmusik und danach hören wir wieder Walter Schütz im Gespräch mit Andreas Exner. Look at all the nice things money can buy. Andreas, deine zentrale Aussage ist, dass nicht der Zins das eigentliche Kernproblem ist, sondern sozusagen der Wachstumszwang aus dem Geld selbst herauskommt. Aus meiner Sicht sind die Tauschkreise in gewisser Hinsicht schon interessante Experimente. Und in den Gegenden, wo die Geldwirtschaft zusammenbricht, mehr oder weniger, ist das wirklich so ein Rettungsanker für die Leute. Also bevor sozusagen die Menschen dazu übergehen, einander auszurauben, ist es sicher besser, sie versuchen, einen Tauschkreis zu machen. Aber noch besser wäre in meinen Augen und wirklich zukunftsweisend wäre es, Kooperation zu entwickeln. Und das geht nicht über den Tausch. Tausch ist das Gegenteil von Kooperation. Wer tauscht, kooperiert nicht. Ja, ja. Also und wer kooperiert, jetzt, ja, tauscht nicht. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmal ganz kurz abstoppen, weil ich denke mal, bevor wir jetzt zu diesen Alternativen gehen, eben kooperieren und so weiter, ist ja noch ein Punkt, der immer im Raum steht, naja, wenn man kein Geld hat, wer macht dann sozusagen die unangenehmen Arbeiten? Das ist ja auch noch ein Mythos. Also man braucht einfach das Geld, um von mir aus den Kloputz zu erledigen oder was auch immer. Ja, in der heutigen Gesellschaft, wie sie funktioniert oder auch nicht funktioniert, jedenfalls besteht, stimmt das ja auch. Ja, ja. Weil die Arbeitsteilung eben nicht bewusst von uns gemeinsam, kollektiv geregelt wird, sondern sich naturwüchsig, unwillkürlich, spontan über den Markt herstellt. Naja, und da kommt es eben dann dazu, dass sehr viele Tätigkeiten unerledigt bleiben und Menschen, die angewiesen sind auf Geld, eben als ihr unter Anführungszeichen erstes Lebensmittel, dann quasi freiwillig ihr Leben lang im schlimmsten Fall irgendwelche Reinigungstätigkeiten ausführen, wo überhaupt nicht einzusehen ist, warum wir Geld brauchen, um unsere Häuser sauber zu halten. Sicherlich haben viele Leute negative Erfahrungen in WGs gemacht, wo man auch sieht, wo dann die praktischen Schwierigkeiten dieser bewussten Koordination von Tätigkeiten liegen, aber prinzipiell ist genauso gut vorstellbar, dass die Leute, die in einem bestimmten Gebäude arbeiten, ihren Tätigkeiten nachgehen, dass die auch die Reinigung dieses Gebäudes übernehmen. Warum soll das nicht möglich sein? Also ein sehr ganzheitlicher Zugang. Ein sehr ganzheitlicher Zugang sozusagen. Ja. Ja, genau. Aber es zeigt einfach, wir sind nicht darauf angewiesen, einander zu zwingen zu irgendwelchen Tätigkeiten. Viel besser fahren wir, wenn wir uns zusammensetzen und uns das ausreden. Genau. Nachdem wir jetzt 5 Mythen rund ums Geld also gehört haben und deine Botschaft so klar im Raum steht, eine Welt ohne Geld wäre möglich. Man muss sich nochmal anschauen, wie genau. Spielen wir mal Musik und dann schauen wir uns ein paar Alternativansätze an. Eine kleine Wir haben heute vom Andreas Exner 5 Mythen oder 5 Thesen rund ums Geld gehört. Andreas, wenn man es genau beobachtet, die Entwicklungen in der kritischeren Szene, gibt es ja da viele Ideen, schwirren herum von solidarischer Ökonomie oder über eine andere Regulierung der Wirtschaft durch einen stärkeren Staat und so weiter. Was hältst du jetzt von diesen Ansätzen? Ja, ich finde den Ansatz der solidarischen Ökonomie prinzipiell einmal sehr interessant. Vielleicht könntest du auch Stichwort geben für solidarische Ökonomie? Vielleicht wird es dem einen oder anderen Logomai. Logomai zum Beispiel. Aha, eine Kooperative. Ein kurzes Stichwort. Ja. Eine Kooperative, wo eben auch Arbeit geteilt wird, indem man sich das ausredet, wo man versucht, solidarisch zu wirtschaften, sich wechselseitig zu unterstützen und wo man auch ein bisschen ein Vorbild geben möchte für die Gesellschaft. Ja, ja. Also das ist auch ein wichtiger Punkt bei der solidarischen Ökonomie. Ganz ein klassisches Beispiel sind Genossenschaften, wobei viele Genossenschaften, die wir heute so kennen, von Raiffeisen über Rewe bis zu, weiß nicht, wohin noch, natürlich nicht diesen gesellschaftspolitischen Ansatz verfolgen, aber die Grundidee ist bei den Genossenschaften der Arbeiterbewegung schon die gewesen, Arbeit auch anders zu organisieren, Hierarchien abzubauen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, ja, also Prinzipien auch einer anderen Gesellschaft, einer besseren Gesellschaft schon im Betrieb zu verwirklichen. Allerdings sind hier viele Fragen natürlich offen. Also wir sehen jetzt in Lateinamerika eine große Bewegung hin zur solidarischen Ökonomie, etwa in Brasilien oder aus ganz unmittelbarer Not geboren in Argentinien, wo Allerdings eben auch die Frage im Raum steht, wie können wir Kooperation auf größerer Stufenleiter aufbauen? Ein alternativer Betrieb macht halt noch keine alternative Wirtschaft. Aha, wenn ich das jetzt richtig verstehe, nicht nur die Genossenschaften als ein Beispiel, beziehen sie sich sozusagen eher anders wirtschaften einmal nach innen, aber es geht jetzt auch um die Frage, wie die Genossenschaften untereinander zum Beispiel. Genau, ja, so kann man das sagen. Ja. Weil ein Betrieb ist eben angewiesen auf viele Vorprodukte, auf Rohstoffe und ist üblicherweise auch als Genossenschaft, auch als solidarischer Betrieb, der intern solidarisch wirtschaften möchte, eben nach wie vor eingebunden in diese Geldbeziehungen, in diese Beziehungen von Kauf und Verkauf. Und damit auch in die Zwänge der Konkurrenz, des Wachstums und so weiter. Und früher oder später schlagen diese äußeren Rahmenbedingungen auch innen wieder durch. Dieser Druck besteht ständig bei diesen oder bei vielen dieser alternativen Betriebe, auch wieder die alten Hierarchien einzuführen oder sich dann einfach selbst darauf zu verpflichten, eben sich selbst auszubeuten, um eben genug Profit zu erwirtschaften, um in der Konkurrenz bestehen zu können. Ja, was sagst du jetzt eigentlich? Als kleiner Sprung zum Thema starker Staat, da ist ja ATTAC zum Beispiel, fordert ja Regulierung der Finanzmärkte und so weiter. Also irgendwie ist immer mehr oder weniger implizit immer der Ruf nach einem starken Staat, der diese Geldökonomie reguliert. Was ist dazu? Naja, ganz grundsätzlich denke ich mir, der Staat reguliert nach wie vor die Geldökonomie. Ja. Er reguliert sie halt in einer Weise, die sehr viele nachteilige Folgewirkungen hat. Ich denke, grundsätzlich muss man sich vor Augen halten, dass der Staat auf eine prosperierende Geldwirtschaft angewiesen ist, weil von der schöpft er die Steuern ab, also die ihm die Mittel zur Verfügung stellen, um überhaupt politisch handlungsfähig zu sein. Von daher hat der Staat also ganz enge Grenzen. Er hat natürlich gewisse Freiräume, es gibt sicherlich eine etwas andere Politik, ist sicherlich möglich, aber eine Politik, die den Markt überwindet oder die grundsätzlichen Probleme, über die wir diskutiert haben, aus der Welt schafft, die ist sicherlich nicht denkbar, also keine staatliche Politik. Der Staat sollte und könnte allerdings Rahmenbedingungen schaffen, damit dieser Übergang etwas reibungsloser vonstatten gehen könnte. Ja, also da ist schon eine gewisse Handlungsspielräume würde ich dem Staat sicherlich zuerkennen. Ja, und was sind jetzt, wie soll man sagen, so Prinzipien, an denen du eine andere Wirtschaft aufhängen würdest? Also ich denke, man kann darüber eigentlich nichts theoretisieren. Ja. Also das ist ja das große Problem, vor dem wir alle stehen. Wir haben halt die verschiedenen Ansätze und Versuche, worüber wir jetzt in dem Gespräch auch ein bisschen gesprochen haben. Es gibt die Tauschkreise, die solidarischen Ökonomien, verschiedene Ansätze. Es gibt die freie Software-Szene. Die alle haben ihre eigenen Probleme. Sie versuchen, die zu reflektieren und zu bearbeiten. Aber das, was uns fehlt oder wohin wir gehen müssen, das können wir nur entwickeln. Also ich denke, zum Beispiel über Tauschkreise zu sprechen und zu sehen, wo gibt's die Probleme, wo gibt's Konflikte zwischen den Zielen, die wir erreichen wollen und den Resultaten, die wir haben. Darüber können wir sprechen, das können wir reflektieren und wir können uns überlegen, wie wir gemeinsam andere Wege, neue Wege beschreiten. Aber ja, das sozusagen aus der Luft irgendwie zu zaubern und am Schreibtisch zu skizzieren, das ist in dem Fall nicht möglich. Ja. Aber ich denke mal, ein Prinzip hast du zumindest genannt, also das nennt sich Kooperation. Das Prinzip Kooperation ist ganz zentral und da könnte man natürlich schon verschiedene Ideen generieren. Es gibt zum Beispiel den Ansatz des Kost-Nix-Ladens, wo man sagt, wir gehen einmal weg vom Tausch und schauen, was passiert, wann wir einfach Güter irgendwo den Leuten zur Verfügung stellen und die holen sich das einfach. Oder was Genossenschaften angeht, in Italien ist die Genossenschaftsszene sehr, sehr breit, da gibt's das ist halt eine ganz andere Geschichte einfach in Italien. Es gibt sehr viele genossenschaftliche Betriebe und die haben auch starke Dachverbände und Institutionen. Da könnte man, das ist einfach eine Idee, könnte man doch hergehen und schauen, ja, wie können diese Betriebe eben Güter austauschen, jetzt nicht im Sinn von bezahlen, verkaufen, sondern eben einen Stoffwechsel organisieren, ohne auf Geld zurückzugreifen. Man kann verschiedene Ansatzpunkte sich überlegen, aber machen muss man dann schon. Ja, aber das Prinzip ist schon einfach, dass man mal über Ökonomie auch redet, wie man sich miteinander in Verbindung setzt wirtschaftlich und damit rauskommt und verändert. Und ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist, dass man so allgemeine Rahmenbedingungen verbessert, um eben eine alternative Wirtschaft, eine andere Lebensweise auf den Weg zu bringen. Und da geht es ganz wesentlich um soziale Sicherheit. Das ist ja ein Thema, das auch die etablierten politischen Debatten mehr und mehr befasst. Da kommen wir dann eigentlich wieder zu dem Punkt, welchen Handlungsspielraum hat der Staat tatsächlich heute noch? Da beißt sich die Katze in den Schwanz ein bisschen. Da beißt sich die Katze eigentlich wieder in den Schwanz. Das stimmt in letzter Konsequenz meiner Meinung nach auch. Also der Staat braucht eine prosperierende Geldwirtschaft, um die Mittel zur Verfügung stellen zu können, die wir dann als Grundeinkommen verteilen möchten beispielsweise. Aber ich denke, es ist trotzdem eine wichtige Debatte, die wir führen sollten. Und ein Grundeinkommen ist in vielen Staaten der Welt theoretisch durchaus finanzierbar. Also ob das durchgesetzt und umgesetzt werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Und dass das keine nachhaltige Lösung sein kann, ist für mich ganz klar. Weil es ja auch um Geld geht. Weil es auch um Geld geht und da kommen eben die ganzen Zwänge und Probleme wieder ins Spiel, die wir besprochen haben. Aber als unmittelbarer Schritt, als Debatte, die wir führen müssen, auch als konkreter Kampf im gesellschaftlichen Kontext, ist das ganz wichtig. Grundeinkommen beginnt dort, wo wir Zwänge einfach bekämpfen, zurückschrauben, wo man den Leuten, die keine Erwerbsarbeit finden oder sich auch den Zwängen der Erwerbsarbeit nicht beugen wollen, wo die einfach einen Geldbetrag überwiesen bekommen, der ihnen Kreativität, ein eigenständiges Leben ermöglicht. Es geht darum, dass wir eben auch Mittel erkämpfen, um eine alternative Wirtschaft auf den Weg bringen zu können. Also Freiräume schaffen. Ja, sozialer Wandel ist sicherlich dann leichter, wenn Menschen nicht von extremer Not behelligt sind oder also unter dem Druck extremer Not stehen. Das ist ja auch ein Mythos, dass man sagt, wenn es den Menschen ja schlecht genug geht, dann werden sie sich schon was anderes überlegen, aber so ist es eben nicht. Gell? Würde ich zumindest mal bezweifeln. Ja, genau. Also es geht um Freiräume. Es geht um Freiräume, ja. Ja, ich denke, dann haben wir jetzt dieses so fundamentale Thema Geld, das es ja ist, gell? Einmal so angerissen. In kürzester Zeit, ja. In kürzester Zeit angerissen. Und ich denke mir, was sich da über Jahrhunderte eigentlich aufgebaut hat, das werden wir auch nicht so schnell wahrscheinlich loswerden. Aber zumindest einmal diskutieren muss man es einmal. Zumindest diskutieren muss man es einmal. Soweit das Schlusswort von Walter Schütz in seinem Studiogespräch mit Andreas Exner zum Thema Mythos Geld. Ebenfalls ums Geld, um das von Andreas Exner eben angesprochene Konzept eines sogenannten Grundeinkommens, da geht es gleich bei Robert Kurz. Robert Kurz ist der wohl bekannteste wertkritische Publizist im deutschsprachigen Raum. Und wir hören Robert Kurz am Telefon zum Konzept Grundeinkommen mit einigen kritischen Ausführungen dazu. Mein Name Peter Busfeld und ich verabschiede mich nun am Mikrofon. Tschüss und bis auf ein andermal. Die Sache zirkuliert unter verschiedenen Namen wie Bürgergeld, Existenzgeld oder Grundeinkommen und spielt eine große Rolle in den politischen und Bewegungsdiskursen. Es sollte dabei aber nicht verschwiegen werden, woher diese Parole oder Forderung ursprünglich kommt, nämlich aus dem Stall des Neoliberalismus, und ihr Erfinder ist kein anderer als der neoliberale Stammvater Milton Friedman. Bei Friedman zielt die Idee eines Bürgergelds darauf ab, erstens alle sonstigen sozialstaatlichen und Sozialversicherungsansprüche zu liquidieren und zu enteignen praktisch, und zweitens, dieses Bürgergeld so niedrig am oder unter dem Existenzminimum zu halten, dass die Menschen gezwungen sind, Jobs selbst zu miserablen Bedingungen anzunehmen. Arbeit um jeden Preis ist also die Zumutung, die eigentlich hinter dieser Idee steht. Natürlich ist die Reformulierung derselben Idee seitens der Linken nicht so gemeint. Das Grundeinkommen soll eine angstfreie Lebensvoraussetzung in der Geldform unter kapitalistischen Bedingungen bieten, um sich dann auf dieser Basis anderweitig umtun zu können, sei es im Hinblick auf eine bessere Position beim Aushandeln von Bedingungen regulärer Erwerbsarbeit, sei es aber auch im Hinblick auf Alternativprojekte, auf kulturelle oder gesellschaftskritische Aktivitäten. Die Frage ist nun allerdings, was daraus selbst bei einer relativ breiten Mobilisierung unter den Bedingungen des Krisenkapitalismus real werden könnte. Es sollte zu denken geben, dass diese Idee inzwischen auch ihre Befürworter in der politischen Klasse, im Management und im bürgerlichen Feuilleton hat. Dabei gehen die Intentionen sicher eher in die Milton-Friedman-Tendenz, verbunden zum Beispiel mit Fantasien von fröhlicher Armut und stilvollem Verarmen, in der Hoffnung auf ein Ruhigstellen der prekarisierten Massen. Das verweist meines Erachtens zumindest auf die hochgradige Ambivalenz dieser Forderung und ihren Stellenwert für die Krisenverwaltung. Es gibt nun immerhin zwei richtige Momente an dieser Idee oder Forderung, die aber nicht bedeuten, dass sie als solche richtig oder vorwärtstreibend wäre. Das eine richtige Moment scheint mir der Gedanke zu sein, dass ein auskömmliches Leben mit Spielräumen für freie Betätigung nicht mehr an vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung gebunden sein soll. Damit wird das soziale Fordern von der Voraussetzung einer gelingenden Kapitalverwertung und einer Integrationsfähigkeit in die abstrakte Arbeit entbunden, wie es bisher im gewerkschaftlichen und sozialpolitischen Diskursen eigentlich immer eisern festgeschrieben war. Das zweite richtige Moment scheint mir eine Wendung gegen den sogenannten Objektivismus zu sein, gegen die Vorstellung, dass unter den Bedingungen einer fundamentalen Verwertungskrise wie heute angeblich keinerlei Spielraum existiere für irgendwelche immanenten Forderungen und Kämpfe. Das Kapitalverhältnis ist aber eben kein bloßer Automatismus. Die innere Schranke ist zwar da und sie wird sich unter den Bedingungen der dritten industriellen Revolution sicher immer von neuem aufrichten. Deshalb wird auch jeder erfolgreiche Kampf um immanente Forderungen in der Geldform nicht zu einer dauerhaften Stabilisierung führen, in der man sich sozusagen einrichten könnte. Aber solche immanenten Kämpfe sind dennoch möglich und notwendig, um darüber hinaus zu gelangen. Das heißt, von der Immanenz in der bestehenden Ordnung zur Transzendenz jenseits von Ware und Geld kommen zu können. Allerdings ist die Frage eben, ob diese beiden genannten richtigen Momente in der Form der Grundeinkommensforderung nicht zu kurzschlüssig gefasst sind und eher vereitelt werden. In dieser Form lauern nämlich, wie ich denke, strukturelle Fallen, die soziale Gegenbewegungen eher abwürgen als mobilisieren. Die Frage bei sozialen Forderungen ist eigentlich immer, inwieweit sie die stets präsente universelle Konkurrenz wenigstens teilweise überwinden. Also inwieweit sie Ein- und Ausschlussmechanismen enthalten. Scheinbar ist die Grundeinkommensforderung allgemein und zusammenfassend. Tatsächlich aber impliziert sie zwei Spaltungsmechanismen mit ziemlicher Sprengkraft gegen eine Verallgemeinerung der sozialen Gegenbewegung. Erstens ist der Preis des Grundeinkommens die Enteignung großer Massen von Ansprüchen an die bisherige Sozialversicherung. Also das Grundeinkommen soll ja die bisherigen Sozialversicherungsformen ersetzen und bedeutet für diese Leute eine Verschlechterung. Das wird nun selber ideologisch besetzt, etwa von Lafontaine, der die redlich im bisherigen Arbeitsleben erworbenen Ansprüche arbeits- und leistungsideologisch gegen die Lebensinteressen und Bedürfnisse der Prekarisierten und Herausgefallenen verteidigt. Das ist sicher radikal zu kritisieren. Aber umgekehrt wird eben auch kein Schuh daraus. Die Prekarisierten haben ja nichts davon, dass die noch nicht Prekarisierten von Ansprüchen enteignet werden. Im Gegenteil wird dadurch das allgemeine Lebensniveau noch mehr in Richtung Existenzminimum gedrückt. Wenn man noch berücksichtigt, dass im realen Verlauf soziale Kämpfe im besten Fall immer auf zeitweilige Kompromisse mit der Krisenverwaltung hinauslaufen, wird das Grundeinkommen eher ein Existenzgeld im Wortsinne werden, das heißt nur ein allgemeines Armutsniveau sicherstellen und auch das nur auf Zeit. Es droht sich also die Spaltung zwischen noch nicht oder erst Teilprekarisierten und Vollprekarisierten eher zu verschärfen. Zweitens ist die Grundeinkommensforderung eigentlich allgemein nur, indem sie an die Adresse des bürgerlichen Nationalstaats gerichtet ist. Eine andere Instanz dafür gibt es überhaupt nicht. Das bedeutet wiederum, dass sie nur die Menschen mit deutschem Pass einschließt. Das mag nun zwar, wie es oft in Diskursen dann geltend gemacht wird, moralisch negiert werden, aber dieser Ein- und damit Ausschlussmechanismus ist meines Erachtens strukturell in der Form dieser Forderung begründet. Geht man nun wieder vom unausweichlichen zeitweiligen Kompromisscharakter des möglichen Erfolgs von immanenten sozialen Kämpfen aus, so wird das Grundeinkommen eher ein Bürgergeld im Wortsinne werden, das heißt eine Leistungseingrenzung auf deutsche Staatsbürger, ein gesichertes deutsches Armutsniveau sozusagen. Die Grundeinkommensforderung hat, wie ich denke, eine starke Schlagseite in Richtung einer Vorstellung, die Adorno als Idee vom richtigen Leben im Falschen denunziert hat. die Transzendenz, also das Hinauskommen über die herrschenden Ordnungsbedingungen, soll immanent in der kapitalistischen Form schon da sein. Das heißt, es wird eingestanden oder uneingestanden mit der Möglichkeit einer tatsächlichen dauerhaften Sicherung auf möglichst hohem Niveau gerechnet. Dem wird nun allerdings, denke ich, der Krisenprozess tatsächlich einen Strich durch die Rechnung machen. Im Grunde handelt es sich um einen Ersatz für die verlorene Idee eines nachkapitalistischen Sozialismus, statt diese transzendierende Perspektive neu zu erarbeiten. Also sozusagen um die Illusion einer, ja, man könnte sagen, quasi sozialistischen Verteilungsbasis in der unüberwundenen Geldform ausgerechnet auf dem Boden des Krisenkapitalismus. Ich würde demgegenüber eher dafür plädieren, die notwendigen immanenten Forderungen und Kämpfe entlang der realen Konfliktlinien zu entwickeln, also etwa im Kampf für Mindestlöhne, gegen Studiengebühren, für die Erhöhung und gegen die weitere Absenkung des Hartz-IV-Satzes oder um eine medizinische Versorgung für alle und so weiter, um dann in solchen Kämpfen die genannten richtigen Momente geltend zu machen, wie sie in der Grundeinkommensforderung durchaus mitschwingen. Die Form der Grundeinkommensidee selber stellt aber meines Erachtens eine falsche Allgemeinheit dar, die keine Zukunft hat und nicht weiterführend ist. I want a better life. I want a better life. I want a better life. Besser leben. Das arbeitskritische Magazin.